Lär mich bieten, o Herr, lär mich bieten, deinem Worte gehorsam zu sein. Lär mich demütig vor dich zu treten und mich ganz deinem Willen zu weihen, und mich ganz deinem Willen zu weihen. Das vom Heiligen Geiste getrieben, ich kann leben für dich nur allein. Dass ich möge von Herzen dich lieben und dir dankbar für alles hier sein. Und dir dankbar für alles hier sein. Das gewaschen im heiligen Blute, dir mein Herz liebe heilig und rein. Das aus Dankbarkeit für alles Gute ich dem Nächsten zum Dienst möge sein. Ich dem Nächsten zum Dienst möge sein.